Obama hat gesagt, ich bin hierher, also nach Kairo gekommen, um einen Neuanfang zu suchen zwischen den Vereinigten Staaten und den Muslimen in aller Welt, basierend auf gegenseitigem Interesse und Respekt, basierend auf der Gewissheit, dass die USA und der Islam sich nicht gegenseitig ausschließen würden und nicht im Wettbewerb zueinander stehen dürfen, sondern vielmehr gemeinsame Grundsätze teilen sollten. Grundsätze wie Gerechtigkeit, Fortschritt, Toleranz und Würde eines jeden einzelnen Menschen. Herr Karmani, empfinden Sie das als messianisch? Nein, nein, ich finde nicht, dass Obama selbst messianisch ist, abgesehen, wenn man absieht von seinem sehr amerikanischen Drang, die Welt zu verbessern, was ich überhaupt nichts Negatives finde. Nein, die Erwartungen, die damit verknüpft worden sind, auch mit dieser Rede, die haben etwas Messianisches. Als ob da ein Politiker, wer auch immer, eine Rede hält, und danach würde sich das Verhältnis des Islams zu dem Westen schlagartig verbessern. Ich glaube, das kann eine Rede gar nicht erfüllen, so gut sie denn auch gewesen sein mag. Sie geben mir die Stichworte des Islams und des Westens, die islamische Welt, an die Obama seine Rede gerichtet hat. Die ist ja sehr groß und auch sehr unterschiedlich. Wer, glauben Sie denn, hat sich in dieser islamischen Welt wirklich angesprochen gefühlt? Also ich glaube, angesprochen gefühlt haben sich vor allem die grundsätzlich ein positives Bild von Amerika haben oder die für die immer Amerika immer noch so etwas wie ein Traum ist. Und dieser Traum wurde in den letzten Jahren, speziell in den 8 Jahren der Bush-Regierung, so gut wie zerstört oder wurde bestritten. Das, was man hier als Amerika-Hass wahrgenommen hat, das hat es gegeben, gibt es immer noch. Aber es war eben auch oft die Enttäuschung darüber, dass Amerika nicht den eigenen Idealen entspricht. Denn noch immer ist, das wird in Europa häufig übersehen, Amerika das eigentliche Traumland, nicht etwa Europa. Wenn Sie in Kairo oder in Riad oder in Teheran Visas anbieten würden für Europa oder für Amerika, die Leute würden zu 80-90% nach den Visas für Amerika greifen. Und Obama hat es, glaube ich, geschafft, in dieser Rede dieses alte Bild von Amerika, Amerika als ein Versprechen für die gesamte Menschheit, zu erneuern. Was sie allerdings erwarten, das wird wahrscheinlich so gut wie jeder Araber oder Iraner oder Türke dann auch sagen, ist, dass sich dies nicht nur in Reden äußert, sondern eben auch in praktischer Politik. Die meisten saudischen Zeitungen titelten gestern herzlich willkommen, Herr Präsident, und die saudischen Kommentatoren waren sich fast einig in der Hoffnung, dass Obama die Fehler und das von seinem Vorgänger George W. Bush angerichtete Unheil korrigieren werde. Es besteht also offenbar große Hoffnung auf Erneuerung auch in Saudi-Arabien. Nun sind aber Saudi-Arabien und Ägypten nicht gerade als demokratische Länder bekannt. Und Obama hat auch nicht einen Systemwechsel gefordert. Aber die Frage an Sie, Herr Karmani, wie wichtig ist denn die Frage der Demokratie in den muslimischen Ländern für diese Verständigung? Also für mich ist das die entscheidende Frage, denn nur wenige Länder der islamischen Welt sind demokratisch regiert. Gerade in Ägypten hat man einen Präsidenten, der mit den Menschenrechten höchst zweifelhaft umgeht, wo die Gefängnisse voll sind von Oppositionellen, wo es auch Folterungen gibt. Saudi-Arabien ist eines der dogmatischsten Länder weltweit. Also das sind keine Vorbilder für die islamische Welt oder für irgendein anderes Land der Welt. Aber Obama ist ja durchaus pragmatisch, insofern ist er auch gar nicht so messianisch, wie manche tun. Er vermeidet Dinge, die er ohnehin nicht ändern kann, und er spricht Dinge an, die nicht allzu vielen Leuten wehtun. Insofern war es durchaus auch eine pragmatische Rede. Hätten Sie sich gewünscht, dass er an einigen Punkten schärfer geworden wäre? Ich hätte mir gewünscht, dass er in einigen Punkten praktischer geworden wäre, in dem Sinne, dass er sagt, was sich denn verändern wird. Die Rede insgesamt war wirklich sehr ausgewogen, sehr gut. Sie hat auch das Thema der Frau angesprochen, die in vielen weiten Teilen der islamischen Welt eben nicht gleichberechtigt ist. Das hat er in sehr höflicher Weise getan, aber er hat auch die religiösen Minderheiten in der islamischen Welt angesprochen, aber auf eine Weise, die man nicht als einen Angriff deuten kann. Also all das war sehr, sehr gut, auch mit schönen Zitaten gespickt. Was vielleicht ein bisschen fehlte, wenn man dann Kritik üben möchte, dann waren es die Aussichtstellung konkreter Schritte. Etwa, was passiert denn etwa, wenn es bei dem Nein der israelischen Regierung bleibt zum Stopp des Siedlungsbaus? Was passiert, wenn im Iran Ahmadinejad an der Macht bleibt und weiterhin alle Gesprächsangebote ignoriert werden. Was passiert, wenn sich die Lage in Pakistan, in Afghanistan nicht verbessert? Also hier gab es nur allgemeine Ankündigungen, die waren gut, die waren auch sinnvoll, aber ein wenig mehr Aussicht auf das, was das in der konkreten Politik bedeuten kann, wäre sicherlich auch hilfreich gewesen. Sie haben es angesprochen, großes Thema war eben der israelisch-palästinensische Konflikt. Obama lässt Israel ja auf dieser Reise aus und er hat heute erneut betont, dass es Zeit ist, den jüdischen Siedlungsbau zu stoppen, Zeit, dass Israel das Existenzrecht Palästinas anerkenne, aber auch Zeit, dass die Palästinenser auf Gewalt verzichten und die Hamas ihrerseits das Existenzrecht Israels anerkennt. So hat er sich konkret geäußert, also sozusagen Schläge in jede Richtung ausgeteilt. Würden Sie sagen, dass man sich nach solchen Aussagen wieder Hoffnungen machen kann im Nahostkonflikt oder glauben Sie, dass das letztlich verpufft? Ja, die Aussagen entsprechen ja dem, was Obama oder auch Hillary Clinton in den letzten Wochen, Monaten auch gesagt haben. Der entscheidende Punkt ist ja, was diesen Konflikt betrifft, es gibt hier erstmals einen Protest der amerikanischen Regierung gegen die israelische Politik. Das hat es in den letzten Jahren kaum gegeben. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die israelische Regierung weiter daran festhält, die Siedlungen auszubauen, weiter daran festhält, den Palästinensern das Existenzrecht abzusprechen, wie es ja faktisch der neue israelische Ministerpräsident tut. Ist dann die amerikanische Regierung bereit, auch diesen Konflikt wirklich real auszufechten? Gibt es etwa Sanktionen? Was für Möglichkeiten hat Amerika überhaupt, ihr Einfluss auf Israel auszuüben? Und ähnlich sieht es ja für andere Konflikte auch. Also da sind es liegt nicht alle Macht einfach nur bei den Amerikanern, sondern da sind einfach sehr viele Akteure in der Region, die nicht unbedingt auf Obama hören werden. Herr Kamani, Sie besitzen einen iranischen Pass in diesem Zusammenhang. Der Atomkonflikt mit dem Iran, den Obama auch angesprochen hat. Hier hat er die Führung in Teheran erneut zu Verhandlungen aufgefordert. Glauben Sie, dass sich da etwas bewegt? Also sicher nicht durch diese eine Rede, sondern wenn überhaupt durch eine Reihe von Signalen, da hat es ja auch vorher schon gegeben, durch stille Diplomatie. Und aber auch hier, der entscheidende Punkt ist nicht das, was Amerika sagt oder was Obama sagt, sondern was im Iran passiert. Dort sind in Kürze Präsidentschaftswahlen, wenn der jetzige Präsident wiedergewählt wird oder das System es schafft, ihn wieder wählen zu lassen mit seinen Manipulationen, dann sind die Aussichten sehr, sehr trübe. Mhm. Wenn aber ein anderer Präsident an die Macht kommt oder zum Präsidentenamt kommt, der bereit ist, auf Amerikas Signale zu reagieren, dann könnte sich in der Tat nicht nur im iranisch-amerikanischen Verhältnis etwas tun, sondern das hätte auch Auswirkungen auf die gesamte Region. Dann wäre der Einfluss Irans im Irak nicht mehr so negativ. Dann würden Amerika und Iran vielleicht in Afghanistan zusammenarbeiten, dann würde sich Iran heraushalten aus dem israelisch-palästinensischen Konflikt, eine Konfliktlösung nicht mehr torpedieren. Also da hängt vieles ab von Dingen, die derzeit nicht in der Hand von Obama sind. Mir ist heute durch den Kopf gegangen, als ich gelesen habe, dass die Terrororganisation Al-Qaida auf Islamisten-Websites wieder Hasstiraden auf Obama veröffentlicht hat, in denen er als Verbrecher bezeichnet wurde, der die gleichen Ziele verfolge wie sein Vorgänger. Ob die Islamisten vielleicht fürchten müssen, dass ihnen der Nachwuchs ausgeht, dass zunehmend weniger Menschen bereit sind, sich zu radikalisieren wegen des positiven Images von Obama? Ist also der Gedanke abwegig? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn es überhaupt einen gab oder eine Regierung gab, die massiv für Zulauf unter den Terroristen gesorgt hat, entsprechend höchst positiv für die Terroristen war, dann war es die Bush-Regierung. Ich glaube schon, dass das ein Amerika, das anders auftritt, das gemäßigte auftritt, das auch Selbstkritik übt, dass das nicht als Zeichen der Schwäche gedeutet wird, sondern umgekehrt diese Selbstkritik wird als Zeichen der Größe des Selbstbewusstseins gedeutet. Und so ist es ja auch. Jemand, der stark ist, der selbstbewusst ist, der kann auch eigene Fehler ansprechen, so wie Obama es in seiner Rede getan hat. Der kann über Kolonialismus sprechen, er kann über den Sturz der gewählten Regierung Mossadeghs im Iran sprechen durch den CIA. All diese Themen hat der Bush ignoriert. Bush hat nur eine Sprache der Stärke gesprochen. Und das ist etwas, was eher die Feinde stark macht und nicht diejenigen, die doch eigentlich die Werte Amerikas teilen. Navid Kamani, deutsch-iranischer Schriftsteller zu Barack Obamas Rede in Kairo. Vielen Dank und schönen Tag noch. Dankeschön, Ihnen auch.